Natürlich hält die Archäologie für solche Fälle Methoden bereit. So werden die Digitalbilder der Oberfläche durch verschiedene Filter künstlich verfremdet, etwa durch die Verschiebung der Farbsättigung, um dem Auge nicht erkenntliche Strukturen zu entdecken. Doch in diesem Fall reichten die Ergebnisse nicht. Deshalb tüftelte man an weiteren Wegen, um das Unsichtbare sichtbar zu machen. So versuchte das Team um Andreas Siegel, sich den Umstand zunutze zu machen, dass die Toten nach der Bestattung offensichtlich mit Rötel, also Hämatit, bedeckt worden waren. Da es sich bei Hämatit um Eisenoxid handelt, wurde die Oberfläche geomagnetisch untersucht, um zu kartieren, ob sich Rötel von nicht rötelhaltigen Bereichen unterscheiden lassen. Dann führte man in einem genau definierten Raster Salzsäuretests durch. Schließlich war in dem Grab das unterste zu oberst gekehrt und kräftig durchmischt worden. Im oberen Bodenbereich kam es nämlich zu Kalkauswaschungen, während sich Kalk im unteren Bereich des Grabes anreicherte, was ein Grund für die außerordentlich gute Knochenerhaltung war. Die Hoffnung war also, dass sich im obersten Planum, in welches das verschwundene Grab eingetieft war, entsprechende Unterschiede im Kalkgehalt detektieren ließen. Auch kam eine Farbspektralmesspistole zum Einsatz, Mikromorphologieproben wurden genommen und eine Fußbodenheizung montiert. Eine Fußbodenheizung? Nun ja, lacht Andreas Siegel. Verschiedene Sedimentarten reagieren unterschiedlich beim Erwärmen oder Abkühlen. Deshalb beschlossen wir, die Oberfläche der Grabungsblöcke erst aufzuheizen und während des anschließenden Abkühlens eine kontrollierte Serie von Thermografieaufnahmen zu machen. Doch wie heizt man einen 2 x 1,4 Meter großen Block auf? Versuche mit einem Infrarotheizstrahler lieferten nicht das gewünschte Ergebnis. Dann wählten wir die Fußbodenheizung, erzählt Siegel. Über dem Block wurden Heizmatten verlegt, wie sie ansonsten unters Laminat kommen. Der Block erhielt einen Deckel und wurde komplett gedämmt, um ein gleichmäßiges Erwärmen sicherzustellen. Nach 6 Stunden hatte die oberste Schicht eine Temperatur von 38 Grad Celsius erreicht. Anschließend wurde der Deckel abgenommen und im Minutenabstand Aufnahmen mit einer fest installierten Wärmebildkamera gemacht, um zu sehen, ob sich die Grabgrube durch ein spezifisches Abkühlverhalten verrät.